Anlässlich des neuen Jahres zu C106 2017 wurde in der TVRK eine Briefmarke herausgegeben. Auf der Briefmarke, die mit den Worten zu C106 2017 und ein glückliches neues Jahr versehen ist, ist der Palast der Wissenschaft und Technologie in der Schneelandschaft dargestellt.